الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتي Geschwister, عيد مبارك. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch die rechtschaffenden Taten akzeptieren und annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden verzeihen und uns in Firdaus al-A'la ohne Rechenschaft und ohne Strafe eingehen lassen. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Wisset, ich möchte euch inshallah ta'ala einige Punkte mitteilen in Bezug auf Al-Eid-Gebet, was sehr, sehr wichtig ist für uns, inshallah. Barakallahu fikum. Das Eid-Gebet bzw. das Wort Eid kommt von Ada, was so viel ungefähr bedeutet wie Wiederkehren. Deswegen nannte man das Eid-Gebet Eid-Gebet, weil es jedes Jahr wiederkehrt und man es wieder verrichtet. Tayyib. Und es gibt zwei Arten oder beziehungsweise zwei Eid-Gebete, zwei Feste, die wir haben. Der erste ist, barakallahu fikum, am ersten Shawwal, das heißt nach dem Ramadan. Und das nennt man Eid al-Fitr. Und der zweite ist am 10. Dhul-Hijjah, wie heute, inshallah. Und das ist Eid al-Adha, dass ihr wisst. Wir haben nicht mehr als diese zwei Festtage, alhamdulillah, die wir haben, die uns Allah subhanahu wa ta'ala geschenkt hat. Was ist das Urteil in Bezug auf das Eid-Gebet? Ist es verpflichtend für jeden Muslim, das heißt für jeden Mann und jede Frau, oder ist es nur eine erwünschte Tat oder Handlung, die man machen sollte? Das heißt, wenn man es macht, wird man belohnt, und wenn man es nicht macht, dann wird man nicht bestraft, das heißt, man sündigt nicht. Die richtige Meinung ist, und Allah weiß es am besten, ist, dass das Eid-Gebet für jeden Mann und jede Frau verpflichtet ist. Also ich sage, für jeden Mann und Frau. Okay. Für Kinder natürlich nicht. Aber es ist besser, wenn man die Kinder mitbringt und ihnen dieses Gebet zeigt und dass sie an Freunden zunehmen. Speziell die Kinder im Land des Kufrs. Speziell hier im Land des Kufrs sollte man sich noch mehr bemühen, die Eltern und auch die Moscheen, dass sie es den Kindern schön machen, dass sie ihnen auch was Süßes geben danach und dass sie das Gefühl haben, dass der Freude und dass sie Muslime sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig für das Kind und seine Entwicklung und sein Iman und so weiter. Genauso wie es für uns ältere Muslime wichtig ist, dass wir feiern und uns freuen, sollte es noch wichtiger sein für die Kinder, weil sie sind beeinflusst von diesen Einflüssen, wa'iyadu billah, der Kuffar, dass man den ganzen Tag sieht. Möge Allah uns und euch bewahren und auch unsere Kinder. Tayyib, das Gebet ist Pflicht für jeden Mann und jede Frau. Okay? Tayyib. Das Gebet wird allgemein draußen verrichtet. Es ist nur in Notfällen betet man es, barakallahu fikum, in der Moschee oder wenn es nicht anders geht, aus bestimmten Gründen. Tayyib. Wenn das Gebet draußen verrichtet wird und die Frau hat ihre Periode, dann soll sie trotzdem kommen und nicht mitbeten, sondern sie soll zuhören, die Khutba, und sich mitfreuen. Aber sollte sie ihre Periode haben und es wird in der Moschee verrichtet, dann soll sie nicht in die Moschee gehen. Okay, soll sie nicht in die Moschee gehen und mitbeten. Das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich für jeden Mann ist es Pflicht, dorthin zu gehen. Was sollte man machen, bevor man in die Moschee geht? Es gibt bestimmte Lobpreisungen, die man macht, bis der Imam zum Gebet sich hinstellt und dann ihr mit ihm betet. Und diese Bittgebete findet ihr, barakallahu fikum, in einem Buch, das heißt Hisnul Muslim. Das gibt es auf Arabisch und gibt es auch auf Deutsch übersetzt, Alhamdulillah, und gibt es auf, wie gesagt, auf Arabisch, Deutsch und Lautschrift wird es geschrieben für diejenigen, die nicht Arabisch lesen können. Die sollten das lernen, aber sie können diese Mittel nutzen, inshallah. Tayyib, was ist von Sunnah, das man macht, bevor man zum Eid-Gebet geht? Nämlich, dass man Ghusl macht, also die Ganzwaschung, und dass der Mann sich auf die beste Art islamisch kleidet, sich parfümiert und hingeht. Und die Frau bleibt islamisch richtig bedeckt und parfümiert sich nicht. Das gehört zu den großen und gewaltigen Sünden. Und die Frau hat sich nicht zu schminken und anzuziehen, als würde sie in eine Hochzeit gehen. Das geht nicht. Sondern sie kann Ghusl machen, zieht ihre Bedeckung an, ganz normal, islamisch richtig und geht dorthin. Und der Mann bedeckt sich auch islamisch und zieht sich auf die schöne Art und Weise an, die beste Art und Weise. Und ich warne euch schon, o Männer, nicht, dass ihr eure Bärte kürzt oder rasiert. Das ist Sünde und gehört zu den offenen Sünden. Dein Bart kannst du lang wachsen lassen und dann vorsichtig und schön kämmen auf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und man darf auch nicht die Augenbrauen zupfen, weder als Mann noch als Frau, weil es zu den gewaltigen großen Sünden zählt, wo sogar ein Fluch vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen wurde über diejenigen, die das tun, dass Allah sie verflucht. Möge Allah mich und euch bewahren. Deswegen sollte man richtig aufpassen. Dann geht man hin. Von der Sunna ist auch, dass man früh hingeht zum Gebet und dort sitzt und Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, bis der Imam kommt. Mann und Frau, na'am, Mann und Frau. Und auch von der Sunna ist, dass wenn man zum Gebet geht, dass man, insha'Allah ta'ala, wenn man schlachtet selbst, dass man nichts isst, bis man geschlachtet hat und dann vom Fleisch isst. Und von der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist es, wenn er zu Salatul Fitr rausging, dass er entweder eine Dattel aß, und es wird auch überliefert, dass er ungerade Datteln aß, also zum Beispiel 3 Datteln. Also wenn du rausgehst zum Gebet, iss mindestens eine Dattel zu Salatul Fitr und trink was. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und genauso, wenn jemand nicht selbst schlachtet, dass er was isst, bevor er zum Gebet geht. Barakallahu fikum. Und die Gelehrten empfehlen auch, dass wenn man rausgeht zum Gebet, dass man gehend geht, wenn man kann. Ja? Wenn man jetzt nicht 10, 20 Kilometer weit weg ist und dies laufen möchte, dann, barakallahu fikum, ist es Sunnah, dass man zum Gebet geht und einen Weg nimmt, und wenn man vom Gebet wieder zurückkehrt, dass man einen anderen Weg nimmt. Und derjenige, der nicht selbst schlachtet oder schlachtet, ist kein Problem, dass er, barakallahu fikum, was isst und trinkt. Das ist bei Eid al-Adha. Bei Eid al-Fitr ist es Sunnah, dass man was isst, bevor man rausgeht. Tayyib, barakallahu fikum, dann zum Gebet. Das Gebet wird gebetet in der Jama'a mit dem Imam. Und das Gebet beginnt nach dem Sonnenaufgang mindestens, also 7 Minuten oder 10 Minuten, 15 Minuten nach dem Sonnenaufgang und kurz bevor die Mittagszeit eintritt. Also die verbotene Zeit, bevor das Mittagsgebet eintrifft. Also das ist eigentlich nur die Zeit von Salat und Duha. In dieser Zeit sollte man das Gebet schon verrichtet haben. Und das Gebet hat weder einen Gebetsruf noch eine Iqama. Man geht zum Gebet früh und versucht als Mann die ersten Reihen zu schaffen, weil die besten Reihen sind die ersten Reihen und die beste Seite ist auch noch die rechte Seite. Deswegen soll man anstreben, insha'Allah ta'ala, dorthin zu kommen. Tayyib, wenn man in die Moschee kommt, wie verrichtet man das Gebet mit dem Imam? Man verrichtet das Gebet folgendes. Das Gebet besteht aus 2 Rak'a. Und in der ersten Rak'a macht der Imam 7 Takbire. Okay? Bevor er anfängt zu rezitieren. Und diejenigen, die hinter ihm sind, sprechen nach jedem Takbir, also nach jedem Allahu Akbar, auch den Takbir. In der ersten Rak'a 7-mal und in der zweiten Rak'a 5-mal. Unterscheidet sich das Eid-Gebet von Salatul Fitr, also Eid al-Fitr und Eid al-Adha? Nein, unterscheidet sich nicht. Okay, wenn der Imam die 7 Takbire gesprochen hat, jetzt noch eine Frage. Muss ich meine Hände heben beim jeden Takbir? Nein, nur bei den ersten Takbir, nämlich den Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram ist der erste Takbir, wo man das Gebet damit beginnt. Dann hebt man die Hände. Ansonsten hebt man die Hände nicht, weil nichts Authentisches über den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist und nichts über die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay, wenn es einige machen, dann seid nicht wütend, erklärt sie später auf und sagt ihnen, schaut mal Bruder, forscht und Schwestern, die sagen die Schwestern zu Schwestern und Brüder zu Brüder, oder der Imam sagt das allgemein, öffentlich, dass nichts überliefert worden ist, authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn nichts authentisch überliefert worden ist, dann handelt man auch nicht danach. Okay, zur ersten Raka'a. Er sagt Allahu Akbar, das ist der erste Takbir. Der macht das 7 Mal und nach jedem Takbir sagt er auch den Takbir. Danach macht er Dua al-Istiftah, also die Eröffnungsdua, und liest ganz normal Suratul Fatiha. Ihr hört zu und dann sagt er Amin und ihr sagt Amin. Dann, Barakallahu fikum, fängt ihr an zu zitieren. Tayyib, ihr fängt an zu rezitieren. Ihr rezitiert Jazakumullahu khairan die Fatiha leise und lässt euch dabei nicht zu viel Zeit. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, kein Gebet für jenen, der Suratul Fatiha nicht liest. Es ist egal, ob er alleine liest oder mit dem Imam und ob der Imam laut liest oder leise. Das ist die Meinung, die ich folge und ich sehe als die stärkste Meinung, wallahu a'lam. Nach der Suratul Fatiha, die ihr zitiert habt, tayyib, hört ihr den Imam einfach zu. Und von Sunnah, dass der Imam nach Suratul Fatiha Suratul A'la liest. Und von der Sunnah ist es ebenfalls, Barakallahu fikum, statt Suratul A'la in der ersten Raka'a zu zitieren, kann man Suratul Qaf, und das in der ersten Raka'a, und in der zweiten Raka'a nach Suratul Fatiha liest er Suratul Ghashiya. Und statt Suratul Ghashiya kann man Suratul Qamar rezitieren, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tayyib, ihr liest nur Suratul Fatiha. Tayyib, dann ihr betet ganz normal mit dem Imam, wie wenn ihr zusammen betet, dann er macht den Taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann, Barakallahu fikum, steht der Imam auf und macht eine Predigt, wie die Predigt, die Freitagspredigt, ja? Und es ist empfehlenswert, sagen die Gelehrten, weil es von der Sunna ist, dass man den Leuten erklärt, wie die Schlachtungsregelungen sind, ja? Und das, was wichtig ist, dass die Muslime wissen sollten. Okay? Dann soll man zuhören. Barakallahu fikum. Und auch von der Sunna ist es bei Eid al-Adha, dass man die Predigt und das Gebet nicht zu weit hinauszieht, auf das inshallah ta'ala die Leute früh schlachten können. Bi'idhnillahi azza wa jal. Was bei Eid al-Fitr ist, ist kein Problem, dass man das Gebet und die Predigt etwas hinauszieht. Jazakumullahu khairan. Und nach dem Gebet, Barakallahu fikum, geht man schlachten. Also direkt geht man dann schlachten, Barakallahu fikum. Und wenn man schlachten will, Barakallahu fikum, und selbst schlachtet, wie gesagt, habe ich erwähnt, dass man nicht die Haare und die Nägel schneidet und so weiter. Muss es die ganze Familie machen, wenn das nur der Mann macht? Also wenn nur der Mann schlachtet? Nein. Aber wenn jetzt die Frau und so weiter, dann jeder, der selbst schlachtet, darf nicht, Barakallahu fikum, seine Haare und seine Fingernägel schneiden. Erst danach. Was ist, wenn jemand geschlachtet hat vor dem Gebet? Dann gilt seine Schlachtung nicht, weil es ist ein normales Fleisch, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und man muss nach dem Gebet wieder neu schlachten. Barakallahu fikum. Es gibt bezüglich der Schlachtopfers zwei Meinungen. Die meisten Gelehrten vertreten die Meinung, dass das Schlachtopfer, Al-Udhiyah, eine Sunna sei, und die anderen Gelehrten sagen, dass es eine Pflicht ist. Und richtigerweise ist die Ansicht, Wallahu A'lam, dass es eine Pflicht ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer die Möglichkeit hatte zu opfern und dies nicht getan hat, der soll sich nicht unseren Gebetsplatz nähern. Das ist überliefert al-Bukhari. Und ebenfalls gibt es eine Überlieferung von Jalba ibn Suhaim, dass er berichtet, dass ein Mann ibn Umar radiallahu anhu fragte, ob al-Udhiyah, also das Schlachtopfer, Pflicht ist. Da sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat geopfert und auch die Muslime mit ihm. Daraufhin fragte ihn ein weiteres Mal und er antwortete, hast du einen Verstand? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat geopfert und die Muslime mit ihm auch. At-Tirmidhi sagte, der Hadith ist Hassan, sahih. Also, auch wenn man die Meinung vertritt, dass es keine Pflicht ist, so sagen die Gelehrten des Islams, wenn man das Opfer jedoch als Sunna betrachtet, so sollte dies nicht als Ausrede benutzt werden, nicht zu opfern, sondern als Motivation, eine gute Tat zu vollbringen und sich mit diesem Opfertier Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. Was vielleicht noch zu wissen ist, was ist, wenn ich zum Beispiel zu spät komme? Tayyib, ich komme zu spät und beispielsweise in die zweiten Raka. Wir haben die erste Raka gebetet und ich komme in der zweiten Raka. Dann bete ich ganz normal mit und wenn der Imam den Taslim macht, dann bete ich noch eine Raka und vervollständige mein Gebet und mache dann den Taslim. Und dem ist Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ganz normal, ja? Wie ihr euer Gebet nachholen würdet. Jetzt zu den Takbiren, also ein Takbirat, wenn der Imam nur einmal sagt Allahu Akbar und dann er macht keine sieben, sondern er macht nur eine, und ist dann das Gebet ungültig? Nein, ist nicht ungültig. Tayyib, das ist sehr wichtig zu wissen. Es ist aber eine sehr empfehlenswerte Sunna, das zu machen. Wenn er es nicht macht, dann barakallahu fikum, folgt ihm und euer Gebet ist sahih. Also ist inshallah islamisch richtig. Keine Sorgen. Tayyib, die Gelehrten sagen, wer es vervollständigt oder wer es vollständig verpasst hat, holt es auf die beschriebene Art und Weise des Eid-Gebets nach. Tayyib, wer das Gebet komplett verpasst hat. Und die Gelehrten sagen, es gibt auch andere Ansichten, wenn man das Eid-Gebet vollständig verpasst hat. Erstens, man holt es nicht nach. Das ist eine Ansicht. Zweitens, wenn man es nachholt, muss es in der Gemeinschaft sein. Drittens, man verrichtet 4 Raka. Viertens, man verrichtet einfach 2 gewöhnliche Raka. Und so sagen die Gelehrten, egal welche Ansicht man wählt, so darf man das niemandem übel nehmen. Also du hast diese 4 Optionen. Okay, was ist barakallahu fikum, wenn zum Beispiel nach Ramadan, sie denken, das ist noch Ramadan, und dann wird zu ihnen gesagt, pass auf, Ramadan ist schon zu Ende, der Mond wurde schon gesichtet, dann müssen sie das Gebet verrichten. Soll es in dieser Zeit noch sein, die wir erzählt haben, nach dem Sonnenaufgang, so 10 Minuten nach dem Sonnenaufgang, bis kurz vor der verbotenen Zeit, vor dem Mittagsgebet, dann können sich die Muslime versammeln und das Gebet verrichten. Ist die Zeit schon hinaus, dann verrichten sie es nächsten Tag und brechen ebenfalls ihr Fasten, wie es überliefert worden ist, vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa sallam. Und über die Lobpreisungen habe ich schon geredet. Könnt ihr inshallah ta'ala in Hisnul Muslim forschen. Möge Allah von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen. Alles Richtige, was ich gesagt habe, kam mit der Hilfe Allahs. Und alles Falsche, was ich gesagt habe, so ist Allah und sein Gesandter frei davon. Und nur ich und der Shaitan sind schuld. Möge Allah mir und euch verzeihen. Inshallah ta'ala. Praktiziert das und gibt das auch bi'idhnillahi ta'ala anderen Geschwistern weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geehrte Geschwister. Wallahu alaikum.